Fatima. Hat jemand von euch das Lied gerade schon erkannt? Schlau sind sie. Sind die schlau? Überschlau, Digga. Könnt ihr das jetzt dann noch mitsingen? Hä? Prost, Leute! Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wenn ich sage Prost, Leute, sagt ihr alle zusammen Prost, Sido. Also, Prost, Leute! Prost, Sido! Prost! Mi, mi, mi, mi, mi! Mi, mi, mi, mi, mi! Quanta Sena, Quanta Si! Okay, warm gesungen, mach an. Singt euch auch alle nochmal warm. Hi! Ho! Okay, los geht's. Yeah. Hey, Girl, ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ich kam in dein Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. Hey Girl, damit ich deinen Namen weiß, hast du gesagt, dass du Carmen heißt. Zwei, drei Piccolo lügen nicht. Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du nicht fragst, nur handelst. Und das ist ganz bestimmt nicht wegen dem Geld. Such dir einen Stern aus, ich besorg ihn für mich. Du bist das Ein und das Alles für mich. Für dich würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da raus. Für dich würde ich sterben, Carmen. Dann geh für dich die roten Lichter aus. Hey Girl, als wir in deinem Raum waren und uns verliebt in die Augen sahen, damals sagtest du, mein verrückter Sex kostet extra. Hey Girl, wann dann nennt er dich Carmen, die Samenbank? Was machen wir mit ihm? Ich geb ihm zwei, drei Kinder nur für dich. Und? Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du nicht fragst, nur handelst. Auch wenn sie dich gefällt. Und das ist ganz bestimmt nicht wegen dem Geld. Such dir einen Stern aus, ich besorg ihn für dich. Du bist das Ein und das Alles für mich. Für dich würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da raus. Für dich würde ich sterben, Carmen. Dann geh für dich die roten Lichter und ihr jetzt. Würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da raus. Für dich würde ich sterben, Carmen. Genau. Dann geh für dich die roten Lichter aus. Oh, Carmen, du Wunder. Mein Samen läuft grad an dein Haar wieder runter. Ich zieh ne Nase für Hunde. Dann seh ich Farben, die sagen, der Abend ist unser. Ne halbe Stunde ist zu wenig Zeit, bis ich dich wiedersehen kann. Vergeht Ewigkeit, ich kann das nicht. Ich kann nicht warten, ich weiß, du wartest auch. Du hältst die ganze Nacht wach von deinem Garten auf. Doch du kommst nicht, ich steh da umsonst. Ich seh Anwärte, Ärzte, Lehrer und sonst nix. Die Männer gehen ein und aus, abturnt. Du gehörst mir, du bist meine Frau. Jetzt gibt es kein Erbarmen. Du gehörst in meine Arme. So soll es sein, Carmen. Für dich würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da raus. Für dich würde ich sterben, Carmen. Dann geh für dich die roten Lichter. Und ihr jetzt ganz alleine. Für dich würde ich sterben, Carmen. Weiter. Glaub mir, eines Tages hol ich dich da raus. Für dich würde ich sterben, Carmen. Dann geh für dich die roten Lichter aus. Oh, oh, ich hoffe, Soki hat den Song nicht gehört. Der war ganz schön, der war vielleicht ein bisschen zu frauenfeindlich für Soki gerade. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich den nicht spielen sollen. gleich Schlägerei im Backstage. So, ihr habt jetzt die Wahl. Einen Song spiele ich noch. Einen würde ich noch spielen. Und wir machen das so. Wir machen das so, wir machen Multiple Choice. Ich biete euch zwei Songs zur Auswahl. Der erste Song wäre ein großartiges deutsches Stück Musikgeschichte. Es handelt sich um den Song Einer dieser Steine. Oh, der könnte es werden. Der wird so nach Pro. Der könnte es schon mal werden. Oder? Also ich würde ihn nicht nehmen, ich muss ihn trotzdem zur Wahl stellen für euch. Es handelt sich um das Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat Arschfix. Einer dieser Steine, oder? Einer dieser Steine ist es geworden, ja, ja, ja. Kennst du noch den Ort, wo ich auf dich gewartet hab? Seite an Seite mit den anderen Steinen lag ich da. Ich war kalt, ohne Heimat und alleine. Bevor du kamst, ich war so staubbedeckt, bevor du mich gefunden hast. Hast mich in Gang gesetzt, mir endlich neuen Schwung gebracht. Ich war kalt, ohne Heimat und alleine. Bevor du kamst, ohne Heimat und alleine. Nur einer dieser Steine. Es folgt ein Musiktitel, der deutliche Worte enthält, die mitunter verstörend, beleidigend oder verletzend wirken könnten. Dies ist ein Stilmittel des Rap und absolut beabsichtigt. Mit der Höflichkeit, das lernen wir nochmal. Was machen die denn? Na, ich wollte gerade, jener haben sie nicht geklatscht. Das macht man aber, man klatscht, wenn einer geht. Was machen die da? Also wollt ihr damit sagen, ich bin noch nicht fertig? Okay, also wollt ihr aber auch damit sagen, ihr alle seid ein paar perverse Schweine. Okay, dann kriegt ihr, was ihr wollt. Aua, aua, aua, aua. Aua, aua, aua, aua. Aua, aua, aua, aua. Aua, aua, aua, aua. Den Leuten fällt das auf, wir reden ständig über Scheiße. Egal ob flüssig, fest, braune oder weiße. Sie fragen, ob ich nur über Analsex reden kann, doch es geht nicht anders. Ich bin der Arschfick, Mann. Es fing an mit 13 und dazu Begleitgrill. Dann braucht man nicht erst locker, sondern kann ihn gleich reinschieben. Katrin hat geschrien vor Schmerz, mir hat's gefallen. Ich hab gelernt, man kann eine Hand reinschieben und dann bald. Ich hab experimentiert, Katrin war schockiert. Sie hat nicht gewusst, dass der Negerdildo auch vibriert. Ihr Arsch hat geblutet und ich bin gekommen. Seit diesem Tag sing ich den Arschfick-Song und der geht... Leute, was ist da los? Was ist denn nette? Also ich bin der Meinung, die Weiber waren gerade lauter als die Typen. Mädels, wollen wir den Typen noch mal zeigen, wie laut ihr wart? Okay, dann nur die Weiber jetzt. Da da da da da da. Weiber, da da da da da. Okay, Jungs, wollen wir uns das bieten lassen? Also ja, also ist okay so. Ist okay. Oder ich frag nochmal, Männers, wollen wir uns das bieten lassen? Okay, dann ist jetzt der Moment im Leben eines jeden Mannes gekommen, ne? Der Moment, wo er seine Eier aus der Hose holen muss und auf den Tisch klatschen muss. Einfach patsch rauf, die Dinger. Der Moment ist jetzt gekommen. Und Männers, wir brauchen alle eure Eier. Auch dein halbes Ei kann uns helfen. Hast du geworfen? Hast du geworfen gerade? Wolltest du mich treffen? Warum hast du denn aber geworfen auf mich? Hä? Was? Ist das leer? Dann wirft man es auch mal auf die Bühne. Macht man das dann, wenn es leer ist, wirft man es auf die Bühne? Für mich zum Mitnehmen Leergut? Bruder, jetzt verstehe ich, was du meinst. Dicker, danke. Trinkgeld ist das sozusagen. Dicker, jetzt verstehe ich. Ich wollte es dir gerade übel nehmen. Ich wollte es dir gerade übel nehmen, aber jetzt verstehen wir uns. Also, ey, dein halbes Ei kann uns auch helfen. Auch, dass du keine Eier hast, bringt, ist auch hier gar kein Problem. musst trotzdem mitmachen. Du darfst uns nicht hängen lassen jetzt, okay? Also Männers, alle eure Eier jetzt. Da da da da da da. Kommt schon, da da da da da. Nee, da drüben ist noch eine Aftershow-Party oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob die öffentlich ist. Ja. Noch so eine Party. Kommt alle gut nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute.